WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 2. März 1825. Die Grundsteinlegung für den Themsetunnel in London. Rotherhithe, where we are. Wir sind hier in Rotherhithe, einem alten Viertel Londons, das der East India Company gehörte, wie man an den Namen erkennt. Bombay Wharf, East India Court, Ceylon Wharf. Bombay Wharf, East India Court, Ceylon Wharf. Irgendwo hier unter unseren Füßen verläuft er, der Themse-Tunnel. Er verbindet Rotherhithe mit Wapping auf der anderen Seite, auch ein früheres Hafenviertel Londons. Längst sind die Lagerhäuser zu schicken Lofts umgebaut. Robert Hulls steht am Themseufer und deutet auf den Strom. Dass die erste Flussunterquerung der Welt ausgerechnet hier gegraben wurde, ist kein Zufall, erklärt der Direktor des Thames Tunnel Museum. We're now looking at what 19th century Londoners would. Wir schauen auf das, was die Londoner des 19. Jahrhunderts als den meistbefahrenen Fluss der Welt kannten. Heute ist nicht mehr viel los, abgesehen von dem kleinen Fährboot, das da gerade vorbeizieht. Zu Brunels Zeiten aber lagen hier jeden Tag 3000 große Segelschiffe und 10.000 kleinere Boote. And 10,000 little boats. Doch es war nicht nur der geschäftigste Fluss der Welt, sondern zugleich auch der größte Verkehrsstau der Welt. Denn für die 3000 Handelsschiffe täglich gab es natürlich nicht 3000 Anlegestellen. Da hieß es warten, oft wochenlang. Die Schiffe nahmen den ersten Liegeplatz, der frei wurde. So passierte es, dass sie ihre Fracht oft auf der falschen Flussseite löschten, weshalb die dann per Pferdefuhrwerk zur nächsten Brücke gebracht werden musste, 2 Meilen flussaufwärts zur Old London Bridge. Da mussten sie wieder warten und anschließend 2 Meilen auf der anderen Seite zurück. Ein ziemlicher Zeitverlust und ein riesiger Umweg. So this is a huge delay and a huge detour. Also sollte eine Verbindung her zwischen beiden Ufern. Keine neue Brücke, sondern ein Tunnel, damit die Segelschiffe mit ihren hohen Masten auch die Docks erreichen konnten, die weiter Themse aufwärts lagen. Schon früher hatte es immer mal wieder Anläufe gegeben für ein solches Unterfangen, aber alle Projekte waren frühzeitig gescheitert. Und das lag vor allem an den geologischen Besonderheiten Londons. Today London has a very developed and extensive underground railway system. Inzwischen hat London ein großes U-Bahn-Netz, aber selbst heute vor allem nördlich des Flusses. Dort besteht die Erde hauptsächlich aus Lehm und durch Lehm kann man gut graben. Aber südlich des Flusses nennt sich die geologische Schicht Bedfordshire Sand und Kies und das ist einfach unmöglich. Unmöglich? Nicht für den Meisteringenieur Mark Brunel und seinen Sohn Eisenbart Kingdom Brunel. Die beiden sind überzeugt, dass sie es schaffen können. Allerdings nennt der französischstämmige Vater das Projekt vorsichtshalber Le Pont sous la Rivière Témise. Die Brücke unter der Themse. Das Wort Tunnel klingt noch zu gewagt. Das englische Parlament jedenfalls finanziert Brunels Pläne und am 2. März 1825 beginnen die Arbeiten, heute vor 190 Jahren. Natürlich nicht ohne angemessene Feierlichkeiten, wie die Londoner Times berichtet. Das Wissen um die gestrige Grundsteinlegung erregte beträchtlichen Rummel in der Gemeinde Rotherhithe und zog zahlreiche Personen an, von hoher Respektabilität und Einfluss. Britische Fahnen schmückten die Straßen in der Nachbarschaft des geplanten Bauwerks. The work began here with great pomp and with great circumstance. Die Arbeiten begannen mit großem Tamtam. Es gab einen riesigen Zuckergusskuchen in Form des Tunnels. Und sie vergruben einige Flaschen Claret mit dem Vorsatz, sie zu leeren, wenn sie drüben angekommen wären, nur 400 Meter weiter. Aber es sollte eine ganze Weile dauern, bis sie den Rotwein trinken konnten. Unfortunately, it was a while before they drank the claret. Wenige Meter vom Themseufer entstand zunächst ein großer Schacht, um Maschinen, Werkzeuge und Arbeiter auf Tiefe zu bringen. Vor dem stehen wir jetzt, während im Hintergrund eine Schülergruppe auf Einlass wartet ins kleine Tunnelmuseum nebenan. So, use the handrail here, and if you put your hand there and your right foot here. Durch einen alten Notausgang geht es geduckt hinein in den Schacht. Hier darf man keine Platzangst haben. Die Wände sind bedeckt mit Ruß von den Dampfloks des 19. Jahrhunderts, denn wir befinden uns direkt über dem Eisenbahntunnel, der unter die Themse führt. Alle paar Minuten hören wir unter uns das leise Rumpeln von den Zügen der London Overground Bahn, die heute noch den alten Tunnel nutzen. Von diesem Schacht aus startete das Projekt Tunnelbohrung mit einer völlig neuartigen Methode. Mark Brunel hatte sie sich während seiner Zeit bei der British Navy von einer Schiffsplage abgeschaut. Torredo navalis, ein Holzwurm. This is a funny creature. It's half mollusk. Das ist eine komische Kreatur. Halb Wurm, halb Molluske mit einer Schaleform. Der Torredo raspelt sich damit durchs Holz und ernährt sich von den Spänen, während er sich vorwärts bohrt. Den Tunnel hinter sich stützt er mit dem, was am anderen Ende rauskommt. Und genau das haben sie hier auch gemacht. And this is really what they're doing here. Anstelle des Holzwurmpanzers konstruierte Brunel ein Stahlgerüst, das den Tunnel wie ein Schild nach allen Seiten abstützte, so den Arbeitern Schutz bot und das Stück für Stück weiter nach vorn geschoben wurde, während dahinter Maurer sofort Wände und Decken mit Ziegeln verstärkten. Schildvortrieb nennt sich diese Methode, mit der seitdem alle Tunnel dieser Welt gebaut werden. Im Prinzip. Denn was heute riesige mechanische Bohrköpfe erledigen, war damals üble Knochenarbeit. Und langsam, sehr langsam, zu langsam. Weil bald das Geld knapp wird, beschließen die Tunneldirektoren, Schaulustige in die Baustelle zu lassen. Für einen Schilling Eintritt und gegen den heftigen Protest von Mark Brunel. Bis zu 700 Besucher steigen täglich hinab. So wie die 18-jährige Fanny Campbell. Wir stolperten über Seilrollen und Haufen von Rohren und Plankenstapel. Das Wasser quoll aus dem Boden und floss in alle Richtungen. Die Arbeiter, alle beschmutzt, mit ihren muskelbepackten, nackten Armen und Beinen. Einige bis zu den Knien im Wasser, im roten, trüben Licht ihrer flackernden Lampen. Ein sehr eindringliches Bild. Als wir zurückgingen, blieb ich am Treppenabsatz stehen, um noch einen letzten Blick zu werfen auf diese wunderschöne Straße zum Hades. Worüber die junge Besucherin halb romantisch schwärmt, ist viel näher an der Wirklichkeit, als sie selbst vermutlich ahnt. Für die Arbeiter ist es der Vorhof zur Hölle. Die Arbeitsbedingungen waren schrecklich. Man kann wohl sagen, dass dies der schlimmste Job der Welt war. Durch die Spalten regnete das Themsewasser den ganzen Tag lang auf die Männer. Das wäre auch heute nicht angenehm, aber 1825 war die Themse der größte Abwasserkanal der Welt. Alles lief in die Themse. Nach kurzer Zeit fangen die Fingernägel an zu faulen. Aber das Kloakenwasser der Themse ist nur ein Problem. Reihenweise erkranken die Arbeiter an der rätselhaften Tunnelkrankheit. Auszug aus Mark Brunels Tagebuch. 9. Mai. Mr. Mason krank. Er berichtete mir von Übelkeit, Kopfschmerz und Mattheit. 3 Assistenten sind ebenfalls krank. 17. Mai. Es scheint, als hätten wir mehr Ausfälle als jemals zuvor. 26. Mai. Alle klagen über Augenschmerzen. Dixon berichtet, dass er während seiner Schicht heute 2-mal zeitweise komplett erblindete. 29. Mai. Short meldete sich dienstunfähig, ist betroffen wie Huggins und all die anderen. 4. Juni. Williams, der Vorarbeiter der ersten Schicht, weg. Wenige Tage später wird Vorarbeiter Williams in ein Irrenhaus eingeliefert, da es zu gefährlich wäre, ihn in der Öffentlichkeit zu lassen, wie Brunel schreibt. Bei einer chemischen Analyse findet sich Schwefelwasserstoff im Aushub, der genau die beschriebenen Symptome auslöst. Der Untergrund ist ehemaliges Sumpfgebiet. Zu allem Überfluss schießen immer wieder Faulgase zwischen den Planken durch und entzünden sich an den Arbeitslampen. Die Männer arbeiteten in 2-Stunden-Schichten, denn dann brachen sie zusammen. Das hier ist Spitzentechnologie, sehr ausgefeilt. Es ist das allererste Mal, dass in dieser Weise gegraben wird. Aber die Bedingungen, unter denen das geschah, waren schlicht furchtbar. Doch es gibt noch eine größere Gefahr. Wassereinbruch. Ingenieur Mark Brunel verbringt deshalb schlaflose Nächte. Trotz aller Vorsicht von unserer Seite kann dennoch ein Unglück passieren. Möge das nicht geschehen, wenn der Tunnel voller Besucher ist. Ich habe meinen Teil getan, um die Direktoren dazu zu bewegen, den Tunnel zu schließen. Meine Sorge wird dadurch nicht geringer. Und irgendwann bricht sich das Wasser warm. Augenblicke, nachdem Mark Brunel eine Besucherin hinausgeleitet hat. Ein furchtbarer Alarm gellte gestern Abend durch Rotherhithe infolge des Wassereinbruchs in den Tunnel, während unten 120 Männer arbeiteten. Seit einigen Tagen war der Untergrund von solcher Beschaffenheit, dass 400 bis 500 Gallonen Wasser pro Minute vom Fluss eindrangen. Aber es gab kein Anzeichen irgendeiner Gefahr. Bis gegen 6 Uhr gestern Abend innerhalb weniger Augenblicke ein Teil der Erde nachgab und sich eine Sturzflut ergoss. Brunel dachte, er würde in 3 Jahren die 400 Meter ans andere Ufer schaffen. Aber er brauchte 18 Jahre und der Tunnel wurde 5-mal überschwemmt. Das erste Mal im Mai 1827. Gott sei Dank wurde niemand getötet, aber es war ein PR-Desaster. Nobody killed, thank goodness, but it's a public relations disaster. Gerade mal 100 Meter ist der Tunnel lang. Das eh schon knappe Budget ist aufgezehrt, neue Geldgeber nicht in Sicht. Doch das Familienmotto der Brunels lautet Nil Desperandum, nie verzagen. Und so organisieren sie eine Spendengala, natürlich unten im wieder trockengelegten Tunnel. And it's the first underwater fundraising event. Es ist das erste Unterwasser-Fundraising-Event. Es wurden lange, damastgedeckte Tische aufgestellt. Und im November 1827 kamen die Großen und Würdigen und aßen im Tunnel von silbernen Tellern und tranken aus Kristallgläsern, während das Coldstream Guards Orchester patriotische Musik spielte. Band of the Coldstream Guards who played patriotic music. Die Brunels finden an diesem Abend genug Investoren, um weiterzumachen. Doch wenige Monate später schlägt das Wasser wieder zu. Und schlimmer als zuvor. 6 Arbeiter ertrinken in den Fluten und Eisenbart Kingdom Brunel kommt nur knapp mit dem Leben davon. Für das Tunnelprojekt ist es das endgültige Aus, so scheint es. Der Tunnel ist nun tot, schreibt Eisenbart Kingdom Brunel nach zahllosen Versuchen, das Projekt wieder ans Laufen zu bringen. Die Kommissionsmitglieder haben es abgelehnt aufgrund mangelnder Sicherheit. Ich fürchte, zu Lebzeiten meines Vaters wird er nun niemals fertig werden. Schließlich bewilligt das Parlament doch noch Geld für den Weiterbau. Allerdings mit der seltsamen Auflage, dass es einzig für den Bau des Tunnels selbst verwendet wird. Nichts darf unternommen werden, um andere Kosten damit zu decken. Kosten wie zum Beispiel die Zufahrten für die Fuhrwerke. And it seems odd to us. Das scheint uns sonderbar. Das ist wie einen Flughafen zu errichten und dann keine Flugzeuge zu bauen. Die Erklärung lautet, dass damals England den Ruf hatte, die Werkstatt der Welt zu sein. Und das Letzte, was man in der Welthauptstadt der Ingenieure brauchen konnte, war ein halbfertiger Tunnel. Auch ohne Zufahrten dauert es weitere 9 Jahre, bis das Prestigeprojekt Themse-Tunnel fertiggestellt ist. Ohne Rampen bleibt es nur ein Fußgängertunnel. Immerhin ein erfolgreicher. Am Eröffnungstag drängeln sich 50.000 Besucher hinab. By the end of the third month. Nach 3 Monaten waren es 1 Million Besucher. And people came from all over the world. Die Leute kamen von überall her, weil es so unglaublich war. 1843 war die Vorstellung, unter einem Fluss zu laufen, als würde man auf dem Mond spazieren. Science Fiction. Jules Verne war übrigens auch hier. Jules Verne came here. Niemand geht nach London, ohne den Tunnel zu besichtigen, berichtet ein amerikanischer Besucher begeistert. Doch die Einnahmen reichen nicht einmal aus, um die Wartungskosten zu decken. So machen die Betreiber aus der Not zwar keine Tugend, aber eine Touri-Attraktion, ein Unterwasserjahrmarkt. Der Themse-Tunnel, ein außergewöhnlich attraktives Amüsement erwartet Sie. Ein riesiges Bewegtpanorama mit Ansichten der Themse und Londons. Ein 150 Fuß langer Ballsaal. Mr. E. Green, der gefeierte Flaschenjongleur. Mr. Parrys berühmte Blaskapelle in Uniform. Eintritt wie üblich 1 Penny. Geöffnet Tag und Nacht. Die wenigsten Passagiere, die heute durch den Tunnel unter der Themse rauschen, dürften sich klar darüber sein, dass sie durch die erste menschengemachte Unterquerung eines Flusses der Geschichte fahren. Museumsdirektor Robert Hulls lächelt verschmitzt, als wir aus dem kalten Schacht wieder ans Tageslicht steigen. We always greet people with welcome to the 8th. Wir begrüßen die Besucher mit Willkommen im 8. Weltwunder und alle lächeln, weil es so ein ungeheuerlicher Anspruch ist. Als der Tunnel aber eröffnet wurde, 1843, und schon während der Bauphase, wurde er 8. Weltwunder genannt, ohne jede Spur von Ironie. Without a trace of irony. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de